Tschüss. Schade, dass ihr schon wieder geht. Ist es denn tatsächlich so spät? Na dann lebt wohl. Grüßt alle Freunde von uns. Tschüss. Nett von euch, dass ihr heute kamt. Dass ihr euch die Zeit einmal nahmt. Hat sich's gelohnt. Kommt gut nach Haus. Nach vielen arbeitsreichen Tagen war's doch wieder einmal schön, Gedanken zu tauschen, andere Menschen zu sehen. Tschüss, ihr habt viel erzählt und gelacht. Darum haben wir den Verdacht, dass es euch heute bei uns gefällt. Mondschein beleuchtet euren Heimweg. Werdet ihr euch wohl nachher, wie wir euch kennen, noch lange nicht trennen, was ja auch sonderbar wär. Tschüss, schade, dass ihr schon wieder geht. Ist es denn tatsächlich so spät? Na dann lebt wohl, grüßt alle Freunde von uns. Von euch, dass ihr heute kamt, dass ihr euch die Zeit einmal nahmt, hat sich's gelohnt.